Abschnitt 10 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer. Abschnitt 10 von der Prinzessin Morgana, Teil 4. So sank die Sonne hinab und die Nacht stieg langsam herauf, und wie die Dunkelheit sich über die Wüste sowie über die Oase, in welcher Saladin lag, ausgebreitet hatte, begann in letzterer dasselbe glänzende und bunte Leben wieder wie in der vergangenen Nacht. Das Wasser in den Springbrunnen und Quellen glänzte in den mannigfaltigsten Farben und zeigte die Bäume und Gebäude in einem zauberhaften Lichte. Musik erscholl von fern her, und zugleich fühlte Saladin, wie die unsichtbaren Bande, die seinen Körper gefesselt hielten, allmählich lockerer wurden und er sich wieder bewegen konnte. Er sprang von seinem Lager auf, und sein erster Gedanke war, sich in das Innere der Oase zu begeben, sich der Prinzessin Morgana zu Füßen zu werfen und ihr seine Liebe zu gestehen. Allein er erinnerte sich noch zur rechten Zeit an die Worte seiner Mutter und beschloss daher, ihre Rückkehr vorerst abzuwarten. Bald gewahrte er auch fern in der Wüste die Geisterkarawane, wie sie heranzog, und wenig Augenblicke darauf wogten die gespenstigen Reiter in dichten Scharen heran, verließen eilig ihre Pferde und Kamele und begaben sich in das Innere der Insel, um wie gestern die Nacht in toller Lust zuzubringen. Auch die Mutter Saladins erschien wieder und eilte freudig auf ihren Sohn zu, als sie sah, dass er sich noch wohlbehalten an dem Orte befand, wo sie ihn gestern verlassen. Er erzählte ihr eilig den Verlauf des verflossenen Tages, dass ihm die Prinzessin mehrere Male erschienen sei, dass seine Liebe zu ihr sich noch tausendmal vergrößert hätte und dass ihn keine Macht der Erde abhalten würde, sie morgen aufzusuchen, um sich ihr zu Füßen zu werfen. »Ach, Mutter«, fügte er hinzu, »wer weiß, ob es mir nicht vom Schicksal bestimmt ist, ihre Gegenliebe zu erlangen und der glücklichste Mensch auf Erden zu werden. Wenn mich auch wahrscheinlich dein Schleier bei ihrem Anblick vor einem plötzlichen Tode bewahrt hat, so hat sich mein Auge doch schon an den Strahl ihrer Schönheit einigermaßen gewöhnt«, und ich will morgen wenigstens den Versuch wagen, sie anzuschauen, sollte ich auch dabei zugrunde gehen. Umsonst waren alle Bitten und alles Flehen der Mutter. Die Liebe für die schöne Prinzessin war in der Brust des jungen Mannes zu mächtig geworden, und er fühlte wohl, dass es sich hier auf alle Fälle um Leben oder Tod handle. Und als die Nacht vergangen war und die Mutter beim Abschied wieder ihren Schleier zurückließ, nahm er ihn zwar an, hütete sich aber wohl, ihn wie gestern über sein Haupt auszubreiten. Hoffend und erwartend saß er da, dem Anbruch des Tages entgegenschauend. Die Sonne stieg jetzt wieder empor, und so sehr es ihn auch gedrängt hatte, die Prinzessin aufzusuchen, so zögerte er doch jetzt, als der Augenblick wirklich gekommen war, von Minute zu Minute, und es dauerte eine geraume Zeit, bis er sich endlich erhob und in das Innere der Oase ging. Wie hoch und herrlich waren hier die Bäume und mit welch frischem Grün der Rasen bedeckt. Er hatte nie etwas Ähnliches gesehen. Die Quellen rieselten so klar über weißen Silbersand dahin und kühlten die Luft ringsum ab. Ach, und wie schön waren erst die schlanken, zierlichen Lusthäuser, bei denen er vorbeikam. So konnte es nur im Paradiese sein. Wohin er auch den Blick wenden mochte, beständig zeigte sich ihm eine neue, entzückende Aussicht. Licht und Schatten, Bäume und Wasser, verbunden mit den glänzenden Gebäuden, wechselten beständig auf die reizendste Art ab. Auf einmal fühlte Saladin an dem ängstlichen Pochen seines Herzens, dass er sich dem Gegenstand seines Suchens nähere. Er stand einen Augenblick still, tief atemschöpfend. Ja, er sah jetzt durch die Bäume den Springbrunnen, den er auf seinem Gemälde so tausendmal angeschaut, und an dem Brunnen saß die Prinzessin, den Kopf in die Hand gelegt, ganz so wie auf dem Bilde. Mit leisen, zögernden Schritten nahte er sich, und war es eine plötzliche Schwäche, die ihn anwandelte, oder seine übergroße Liebe, denn er ließ sich ehrerbietig auf ein Knie nieder und wagte es kaum, die Augen zu erheben. Eine Zeit lang blieb er ihr so gegenüber, bis die Prinzessin mit einem Mal das Gesicht in die Höhe hob und einen lauten Schrei ausstieß, als sie den jungen Mann zu ihren Füßen knien sah. Oh, hätte er doch in diesem Augenblicke den Schleier der Mutter zur Hilfe gehabt, daß derselbe den Strahl ihrer Schönheit etwas gemildert hätte. Wenn er sich auch gestern schon ziemlich an ihren Anblick gewöhnt hatte, so konnte er heute doch den Glanz ihrer Schönheit nicht ertragen und sank verwirrt und halb besinnungslos zu den Füßen der Prinzessin. Als er nach einigen Augenblicken wieder zu sich kam und die Augen öffnete, erblickte er zu seinem unaussprechlichen Entzücken, dass sie sich über ihn gebeugt hatte und mit schmerzlichem Blick aufmerksam auf ihn niedersah. Obgleich er seine Augen wieder schloss, so fühlte er jetzt statt der verzehrenden Glut, die vorhin sein Herz bedroht, eine sanfte, angenehme Wärme durch seinen Körper ziehen. Er faßte die Hand der Prinzessin, drückte sie an sein Herz und konnte kaum die Worte hervorstammeln: »Ach, mög mir der Prophet nur noch wenige Augenblicke schenken, damit ich dir sagen kann, wie sehr ich dich liebe.« Die Prinzessin schien aber nicht weniger erfreut als Saladin, und wie man so sah, wie ihr Auge in seines schaute, so konnte man leicht auf den Gedanken kommen, dass eine plötzliche Liebe zu dem schönen Manne in ihrem Herzen Eingang gefunden und der Ausspruch der Feenkönigin erfüllt sei. Denn wenn auch die Schönheit der Prinzessin Morgana so ausgezeichnet war und blieb, dass es nichts Ähnliches mehr auf der Welt gab, so verwandelte sich doch die verzehrende Glut ihrer Augen von dieser Stunde an, wo sie dem jungen Manne ihr Herz geschenkt, in eine angenehme, behagliche Wärme, die jedem wohltat, der ihr ins Auge sah. Ja, beide liebten sich innig und herzlich, und welch glücklichen Tag sie heute in der schönen Oase verlebten, kann man sich leicht denken. Unter Scherzen und Spielen ging der Tag vorbei, und als der Abend heraufstieg, erhob sich die Prinzessin von der Seite ihres Geliebten, um sich, wie sie sagte, in ihre Gemächer zurückzuziehen. »O mein Geliebter«, sprach sie, »von dem Glücke, das mir der Prophet gegeben, in dem ich dich fand, muß ich meine Mutter, die über das Schicksal ihrer Tochter beunruhigt ist, in Kenntnis setzen. Der Bote, den ich ihr schicke, ist schnell, und obgleich sie tausende von Meilen entfernt wohnt, wird er doch noch vor Anbruch des Tages zurückkommen und mir die Erlaubnis bringen, diese einsame Oase verlassen zu können und ferner mit dir vereint zu leben.« Nach diesen Worten entwand sie sich sanft den Armen des jungen Mannes, der es nicht wagte, ihr zu folgen, und verschwand zwischen den Gebüschen. Ungeduldig erwartete Saladin den Eintritt der Nacht, sowie seine Mutter, um sie von dem Glück, das ihm widerfahren, in Kenntnis zu setzen. Es dauerte auch nicht lange, so schwebte die Geisterkarawane heran, und die Mutter des jungen Mannes eilte nach der Laube, nicht wenig erfreut, auch heute ihren Sohn wiederzufinden. Noch größer aber war ihr Entzücken, als Saladin ihr die Begebenheit des vergangenen Tags mitteilte und wie es ihm gelungen sei, die Liebe der Prinzessin Morgana zu erhalten. Er erzählte ihr, dass er wahrscheinlich schon morgen die Oase verlassen werde, um mit seiner Geliebten unter die Menschen zurückzukehren, und sprach dabei seinen Schmerz aus, die Mutter heute zum letzten Male zu sehen. Doch diese tröstete ihn und bat zugleich, ihrer nicht zu vergessen und ihrem Andenken eine Totenfeier zu halten, wie sie dem Rechtgläubigen zukomme, damit ihre Seele zu den Freuden des Paradieses eingehen könne und sie nicht mehr jede Nacht der Geisterkarawane zu folgen brauche. Saladin versprach dies unter häufiger Vergießung von Tränen, und als der Morgen kam, segnete ihn die Mutter und trennte sich beruhigt von ihm. Sie schwang sich auf ihr Pferd und schwebte zum letzten Mal mit der Karawane dahin. Lange blickte ihr Saladin nach, und bat in einem brünstigen Gebete den Propheten, ihrer Seele gnädig zu sein. Kaum rötete die aufsteigende Sonne die Gipfel der Bäume und spielte auf den vergoldeten Dächern der zierlichen Lusthäuser, so vernahm der Jüngling im Innern der Oase ein verwirrtes Geräusch von menschlichen Stimmen und dazwischen das Wiehern mutiger Pferde sowie das laute Geschrei der Kamele, welches diese auszustoßen pflegen, wenn man sie bepackt. Erstaunt erhob er sich von der Rasenbank und wandte seinen Schritt gegen das Gebüsch. Er glaubte im ersten Augenblicke, es sei die Geisterkarawane, die noch einmal zurückkehre, allein seine Freude war umso größer, als er jetzt, auf einen freien Platz hinaustretend, der sich in der Mitte der Oase befand, eine andere Karawane, die aus lebendigen Menschen, Kamelen und Pferden bestand, erblickte. Noch größer aber stieg sein Entzücken, als mit ihm zu gleicher Zeit von der anderen Seite des Platzes her die Prinzessin Morgana erschien, umgeben und gefolgt von einer Menge dienender Frauen und Sklaven, zwischen welchen sie schöner hervorstrahlte als der leuchtende Mond unter den Sternen. Sie trat dem Jüngling entgegen, reichte ihm die Hand und wandte sich mit folgenden Worten an ihre Dienerschaft sowie an die ganze Karawane. »Seht hier euren Herrn!« Worauf die Weiber freudig ihre Schleier wehen und die Männer ein donnerndes »Hussa« erschallen ließen. »Geliebter«, sprach darauf die Prinzessin zu Saladin, »meine Mutter freut sich über das Glück ihrer Tochter, und die Kamele, die du hier mit Schätzen beladen siehst, hat sie zu meiner Ausstattung gesandt. Jedes von ihnen ist reich mit Gold und Silber beladen, und seine unermeßlichen Schätze würden allein für ein ganzes Menschenleben ausreichen.« Darauf winkte die Prinzessin mit der Hand, und schwarze Sklaven brachten zwei prächtige arabische Pferde herbei, welche Saladin und die Prinzessin bestiegen. Sie begaben sich an die Spitze der Karawane, die nun alsbald in die Wüste hinauszog. Als sie die schöne Oase mit ihren frischen grünen Bäumen und dem klaren Wasser hinter sich hatten, wandte die Prinzessin mit ihrem Gemahl ihre Pferde herum, und beide sagten mit leiser Stimme dem Orte Lebewohl, an welchem sie sich gefunden und so glücklich geworden waren. Ach, sie mußten ihm auf ewig Lebewohl sagen, denn wie ihr Fuß einmal diesen grünen Rasen verlassen hatte, konnte er nie mehr dahin zurückkehren. Sie sahen mit Erstaunen und Überraschung, wie sich die Oase von ihnen entfernte und über den Grund immer weiter und weiter dahinschwebte. Bald erblickten sie sie fern am Horizonte, ganz in derselben Gestalt, wie sie alle Reisenden an schönen Tagen sehen. Die Palmen zittern und schwanken hin und her, das Wasser hebt sich und fällt, und die Enden der Fata Morgana verschwimmen allmählich im Sande, so daß man nicht mit Bestimmtheit sagen kann, hier fängt sie an oder dort hört sie auf. Ein Bild der Liebe im Menschen. Unter dem Schalle der kleinen Pauken und dem Schmettern großer krummer Hörner zog nun die Karawane ihres Weges durch die Wüste dahin. Kehren wir nun zu dem alten Ismael und der Karawane zurück, mit der Saladin in die Wüste hinausgezogen war. Als auf die Nacht, in welcher Saladin sein Zelt verlassen hatte und seiner Karawane sowie dem alten Diener entflohen war, der Morgen heraufdämmerte, erwachte Ismael aus einem festen und gesunden Schlaf. Er schaute verwundert um sich, als er das Lager seines Herrn leer erblickte, dachte aber anfänglich nichts Arges dabei, sondern glaubte vielmehr, Saladin sei hinaus vor die Zelte gegangen, um den frischen schönen Morgen zu genießen. Doch als er nach Verlauf einer Stunde noch immer nicht zurück war, trat der Alte vor das Zelt und bemerkte, dass auch das Pferd seines Herrn fehle. Als sich die Karawane endlich zum Aufbruch rüstete und Saladin noch immer nicht erschien, wurde Ismael unruhig und lief in den Reihen umher und forschte bei den Wachen, ob niemand etwas von dem Jüngling gesehen habe. Allein niemand wollte etwas von Saladin wissen, und somit konnte keiner den armen Ismael aus seiner tödlichen Angst reißen. »Ach«, dachte dieser bei sich, »wo mag er hingeraten sein? Wer weiß, was ihn verblendet hat, hinaus in die Wüste zu ziehen, wo er gewiss seinen Tod finden wird. Der Gedanke, dass Saladin im Wahnsinn seiner Liebe die Karawane heimlich verlassen, um allein in der Wüste nach dem Original jenes unglückseligen Bildes umherzuschweifen, erfüllte den getreuen Diener mit bangem Schrecken, und als der Jüngling im Lauf dieses und des folgenden Tages nicht zurückkehrte, ward es Ismael zur Gewissheit, dass Saladin allein in der Einöde umherirrte. Wie gerne wäre er ihm gefolgt, doch wohin sollte er seine Schritte wenden? Wer hätte ihm können den Weg angeben, den der unglückliche junge Mann genommen? So mußte denn der treue Diener bei der Karawane bleiben, mit der er traurig und niedergeschlagen wieder nach Damaskus zurückkehrte, in welcher Stadt ihn ein neues Unglück betraf, indem die Sklaven, die ihm der Kalif mitgegeben, überdrüssig einen zu bedienen, der, wie sie glaubten, ihresgleichen war, an einem frühen Morgen mit sämtlichen Pferden und allem Geld verschwanden, so daß dem armen Ismael nichts blieb als der Anzug, den er auf dem Leibe trug, und einige wenige Goldstücke, die er in seinem Gürtel verwahrt hatte. Was sollte er jetzt machen? Das Rätlichste erschien ihm, mit der Karawane nach Bagdad zurückzukehren, denn er glaubte mit Bestimmtheit, dass ein junger Herr, im Falle er mit dem Leben davonkomme, ebenfalls dahin zurückkehren werde, um seinen Diener aufzusuchen. Er mietete deshalb ein altes Kamel und kehrte nach einer mühevollen und traurigen Reise nach Bagdad zurück. Wenn auch hier die Leute in den Bazars und auf den Straßen, die damals Übles von dem alten Ismael und dem jungen Manne gesprochen, diese Geschichte nach deren Abreise bald vergessen hatten, so war denn doch die Karawane kaum zurückgekehrt, als hie und da einer fragte, was denn eigentlich aus jenem alten Spitzbuben geworden sei, und mit welchem Frohlocken vernahmen sie alsdann die Antwort, dass dem Alten unterwegs der junge Mann entlaufen und ersterer arm und nackt auf einem schäbigen Kamel allein zurückgekommen sei. »Seht ihr es wohl«, rief laut lachend der Barbier an der großen Karawanserei, »seht ihr es wohl, wie recht ich gehabt? Ja, so geht's. Der Prophet ist so gnädig und schlägt oft die Sünder durch ihre eigenen Taten. Hat doch der Alte geglaubt, den Kalifen zu prellen, und ist nun von dem jungen Schlingel selbst betrogen worden. Gott möge unseren Kalifen Harun al-Raschid beschützen, aber er wird sich für die Zukunft schon in Acht nehmen.« Der arme Ismael, der von den üblen Nachreden, die sich über ihn verbreitet und sogar bis zum Ohr des Kalifen gedrungen waren, keine Ahnung hatte, sah sie nicht so bald wieder in Bagdads Mauern, als er sich freitagmorgens in den innern Palasthof begab, um sich dem Kalifen, wenn dieser in die Moschee reiten wollte, zu Füßen zu werfen. Er hatte hier noch nicht lange gewartet, als der Großwesir durch das Tor ritt, um sich zum Kalifen zu begeben. Kaum wurde dieser den Alten gewahr, als er die Augenbrauen zusammenzog und den Wachen des Schlosses befahl, ihn augenblicklich festzunehmen, ein Befehl, der zu Ismaels größtem Schrecken auch pünktlich befolgt wurde. Zwei Soldaten nahmen ihn in die Mitte und brachten ihn vorläufig in eins der Gefängnisse des Palastes, wo er bis zum folgenden Tag sitzen musste. Der arme Ismael, der in der letzten Zeit schon viel Unglück erfahren hatte, nahm auch diese Gefangennehmung als ein Schicksal hin, womit ihn der Prophet prüfen wolle. Überdies glaubte er nicht anders, als dass man ihn mit einer anderen Person verwechselt habe, weil er sich keines Unrechts bewusst war. Nachdem er die Nacht unter sehr traurigen Betrachtungen in seinem Gefängnis zugebracht, wurde er am andern Morgen vor den Kalifen geführt, der sich mit seinem Großwesir allein in einem Saale befand, aber beide hatten ganz und gar nicht das freundliche Aussehen wie das erste Mal, als Ismael vor das Antlitz des Beherrschers der Gläubigen getreten war. Harun al-Raschid runzelte bei seinem Eintritt die Stirn, und der Großwesir befahl ihm, näher zu treten. »Wer bist du?« begann der Letztere, eine Frage, welche Ismael freudig also beantwortete. »Ach, Herr, ich habe die Gnade, von dir gekannt zu sein. Ich bin Ismael, der Diener Abn el-Deris.« Der Ärmste glaubte nämlich immer noch, dass mit ihm eine Verwechslung vorgegangen sei, und man habe ihn für einen anderen eingesteckt. Aber wie sehr erschrak er, als ihn der Wesir mit zornigem Tone anfuhr: »Wie, du wagst es noch, vor dem Angesicht deines Herrn und Kalifen auf deiner Lüge zu beharren? Abn el-Deri war ein rechtgläubiger Muselmann und hat nie Diebe und Betrüger zu seinen Dienern gehabt.« »Ach Herr«, entgegnete Ismael, »was sagst du da? Ich bin ein armer alter Mann, den das Unglück hart daniedergebeugt hat. Aber so wahr mir der Prophet helfen soll, ich habe niemals auch nur den Wert eines Piasters gestohlen oder veruntreut, auch niemals die Unwahrheit gesprochen.« »Höre, Ismael«, sagte der gutmütige Kalif, »dein Leugnen kann zu nichts führen. Gestehe lieber dein Unrecht ein, damit ich dir ein gnädiger Herr sein kann.« »Aber was soll ich denn eigentlich gestehen?« jammerte der Alte, indem er sich vor dem Kalifen auf die Knie warf. Zuerst begann der Großwesir wieder: »Wer war der junge Mensch, den du für den Pflegesohn Abn el-Deris ausgabst, und wo ist er geblieben?« »Ach Herr, der junge Saladin«, entgegnete der alte Mann, »es war ja der Pflegesohn Abn el-Deris. Aber wo er geblieben ist, das weiß nur Gott und der Prophet.« »So«, entgegnete der Wesir, »also beharrst du mit deinen Lügen. Nun, so muß ich an deiner Statt dir selber die Wahrheit sagen, damit du auch weißt, dass wir hinter deine Schliche gekommen sind und nicht etwa glaubst, man habe dich widerrechtlich gefangen gesetzt. Der junge Spitzbube, den du als den Pflegesohn Abn el-Deris bezeichnest und den mein gutmütiger Herr, der Kalif, auf dein klug ausgesonnenes Märchen reichlich beschenkte, ist ebenso wenig der Pflegesohn Abn el-Deris als du dessen Diener. Auch ward er nicht als Kind im Sande der Wüste gefunden und von dir auferzogen, sondern du fandest ihn in einer Barbierstube, woraus du ihn mitnahmst und abrichtetest, um deinen Herrn, den Kalifen, zu betrügen.« Ismael wußte bei dieser Anklage nicht, was er sagen sollte. So etwas hatte er nicht erwartet, und als er aus seinem ersten Schrecken wieder zu Worte kommen konnte, beteuerte er bei dem Barte des Propheten und bei allem, was sonst noch heilig, daß sich der Großwesir irre und daß Saladin wirklich der Pflegesohn Abn el-Deris sei. Allein, was halfen ihm seine Beteuerungen und Schwüre? Was half es ihm, daß er ausführlich seine Reise beschrieb bis zu dem Augenblicke, wo er seinen jungen Herrn verloren hatte? Der Großwesir glaubte ihm ebenso wenig wie der Kalif, und als Ismael geendigt hatte, klatschte der Wesir in die Hände und ließ den Barbier von der großen Karawanserei herbeiführen. Dieser wiederholte seine Aussage, dass der junge Mensch, der unter dem Namen Saladin vom Kalifen so reichlich beschenkt worden war, einer seiner Gehülfen gewesen, der ihm vor ein paar Monaten davongelaufen sei. Auch fügte er mit einem Seitenblick auf Ismael hinzu: »Beherrscher der Gläubigen, kein Mensch ist imstande zu behaupten, dass er sich nicht irren könne, allein es ist mir, als hätte ich gerade zu jener Zeit diesen Alten mit dem jungen Menschen oft im Gespräche gesehen, wahrscheinlich als sie sich darüber berieten, wie es am besten anzufangen sei, die Großmut deiner Hoheit zu missbrauchen.« Der Kalif hörte diesen Verhandlungen mit finsterem Blicke zu, und als der Barbier geendigt hatte, sagte er zu dem alten Manne: »Höre, Ismael, es tut mir leid, dich auf dieser Untreue ertappt zu haben, und wenn meine Gnade dich auch gerne ungestraft entließe, so bin ich es doch der Gerechtigkeit schuldig, deinen Betrug zu ahnden. Da ich aber nicht Richter und Ankläger in einer Person sein will, so sollst du vor den Kadi meiner Stadt Bagdad gebracht werden, welcher nach genauer Erwägung aller Umstände Recht über dich sprechen wird.« Danach wurde Ismael wieder ins Gefängnis zurückgebracht und am anderen Tage vor den Kadi geführt, bei dem der Barbier seine Aussage von gestern wiederholte, worauf der Oberrichter der Stadt Bagdad dahin urteilte, dass Ismael sich des Verbrechens schuldig gemacht, den Kalifen durch eine erdichtete Erzählung betrogen zu haben, und ihm als Strafe 500 auf die Fußsohlen sowie 10 Jahre Gefängnis zuerkannte. Als Vergünstigung gab ihm der Oberrichter noch eine Frist von 3 Tagen, binnen welcher der junge Mann vielleicht zurückkehren könne, um seine Unschuld zu beweisen. Die Gnade des Kalifen erließ ihm zwar die 500 Hiebe auf die Fußsohlen, als aber die 3 Tage verstrichen waren, ohne dass Saladin zurückgekommen, wurde Ismail an die Gefängnisse abgeliefert und mit Spitzbuben und Mördern dazu gebraucht, auf dem Tigris Schiffe zu ziehen und ähnliche schwere Arbeiten zu verrichten. So weit war der Unglückliche nun gekommen. Durch die Anhänglichkeit an seinen alten und seinen jungen Herrn, sowie durch den Leichtsinn des Letztern. Ach, Ismail freute sich nur, dass er nach dem Laufe der Dinge doch nur noch wenige Jahre dazu bestimmt sei, unschuldigerweise diese harte Strafe zu erleiden. Jetzt erst freute er sich recht seines Alters und sah dem Tod als einer Wohltat entgegen, der ihn alsdann von allem Unglück befreien würde. Es schmerzte ihn tief, dass ihn der gütige Kalif in der Tat für einen Betrüger hielt, und er würde sich gern noch einer härteren Strafe unterworfen haben, wenn er nur den Kalifen Harun al-Raschid sowie dessen Wesir von seiner Unschuld hätte überzeugen können. Freilich blieb ihm noch eine schwache Hoffnung, sein Herr könne doch noch wiederkehren, ja, vielleicht glücklich wiederkehren, um seine Unschuld aufs Glänzendste zu bezeugen. Doch verfloß Tag um Tag und Woche um Woche, und Ismail hatte immer vergebens gehofft und in das Land hineingeschaut. Da traf es sich eines Morgens, dass er mit mehreren andern seiner Mitgefangenen beschäftigt war, ein großes Schiff den Fluss hinaufzuziehen. Die Hitze des Tages war drückend und schwül, deshalb durften die armen Gefangenen hin und wieder von der Arbeit ablassen und sich in den Schatten der Bäume legen, die am Ufer standen. Hier lag denn Ismail und schaute betrübt hinaus in die Ferne, als er von weitem eine große und reiche Karawane erblickte, die gen Bagdad zog. Beim Anblick der beladenen Kamele und der zahlreichen Sklaven dachte er lebhaft an seine früheren Zeiten, wie er mit seinem Herrn Abn el-Diri froh und munter durch die Welt gezogen sei. Indessen kam die Karawane näher, und Ismail sowie die anderen Gefangenen gestanden sich, in langer Zeit keinen so prächtigen Zug gesehen zu haben. Die Kamele waren alle von ungewöhnlicher Schönheit und Stärke und aufs sorgfältigste und reichste beladen. Die Menge der Sklaven war kaum zu zählen, und alle ritten kräftige und schöne Pferde, und ihre Anzüge waren so reich, dass man sie alle für Herren hätte halten können, wenn nicht die Besitzer der Karawane selbst in der Mitte des Zuges durch den Glanz ihrer Gewänder und die Pracht ihrer Rosse alle Blicke auf sich gezogen hätten. Hier sah man auch eine große Menge Sklavinnen, die eine schöne Frau umgaben, und den Glanz der goldgestickten Gewänder und Schleier konnte das Auge kaum ertragen. Ismail wandte sein Auge ab und ging seufzend wieder an seine harte Arbeit, indes die Karawane stolz und prächtig in die Mauern Bagdads einzog. Obgleich der arme Sklave schon viele Karawanen bei sich hatte vorbeikommen sehen, so hatte doch keine seine Einbildungskraft in so hohem Grade erregt wie die von heute Morgen, und als er nach mehrstündiger Arbeit mit seinen Mitgefangenen am Ufer des Tigris im Schatten ausruhen durfte, baute er sich die angenehmsten und schönsten Luftschlösser und dachte: Ach, wenn mein junger Herr auch einst in solch prächtigem Aufzuge zurückkäme und dich erlöste, wenn er zurückkäme und vor den Kalifen Harun al-Raschid hinträte, um ihn zu fragen, was denn aus seinem treuen Diener Ismail geworden sei, und wenn er an seiner Hand die wunderschöne Prinzessin führt, ein lebendiges Zeugnis, dass ich nicht gelogen, sondern die Wahrheit gesprochen habe. So lag er da und verzehrte sein hartes Brot, als plötzlich der Oberaufseher der Gefangenen, von 2 Sklaven begleitet, eiligst dahergeritten kam und dem alten Manne befahl, ihm zu folgen. Ismail, der anfänglich fürchtete, der Oberrichter der Stadt Bagdad lasse ihm nachträglich die geschenkten 500 Hiebe auf die Fußsohlen noch auszahlen, indem er sonst nicht wusste, was man von ihm, dem armen, unbekannten Menschen, wolle, begleitete er den Oberaufseher traurig in seine Wohnung und war nicht wenig erstaunt, als man ihm hier seine alten schlechten Kleider abnahm und ihm dafür einen guten Kaftan und einen reinen Turban anzog. Auf seine Fragen sagte ihm der Aufseher der Gefangenen nur, Er wisse nichts weiter, als dass er den Befehl habe, ihn augenblicklich vor das Angesicht des Kalifen zu bringen. Ach, schon diese Botschaft erfüllte den alten Mann mit freudigem Schrecken, denn was konnte der großmütige Kalif anders von ihm wollen, als ihn begnadigen? Vielleicht, dachte er, ist deine Unschuld an den Tag gekommen oder am Ende gar dein junger Herr zurückgekehrt. Doch dieser letzte Gedanke war ihm zu groß und herrlich, als dass er es vermocht hätte, ihn ferner auszumalen. So gelangten sie zum Palaste des Kalifen, und Ismael wurde in eine Vorhalle geführt, wo ihm der Großwesir Abdallah in eigener Person entgegenkam, ihm die Hand reichte und mit bewegter Stimme sagte: »Ismael, wir haben in unserer Verblendung dir Unrecht getan, aber der Prophet, der deine Unschuld an den Tag kommen ließ, wird dir dafür eine glänzende Belohnung geben. Folge mir nun zum Kalifen.« Der alte, treue Diener zitterte vor Freude und Entzücken und folgte dem Großwesir in das anstoßende Gemach. Hier blieb er mit gesenktem Aug an der Tür stehen und vermochte es im ersten Augenblick nicht, dem Kalifen ins Gesicht zu schauen. Doch als ihn dieser freundlich bei Namen rief, blickte er empor, und wer beschreibt sein Erstaunen und seine unendliche Freude, als er seinen jungen, totgeglaubten Herrn erblickte, der ihm jetzt entgegenkam und ihm weinend um den Hals fiel. Fast wäre der alte Mann dem Übermaße der Freude erlegen, als ihm Saladin mit kurzen Worten seine Geschichte erzählte, und als er ihn darauf bei der Hand nahm und vor seine Gemahlin, die Prinzessin Morgana, führte, ward Ismael von all dem Gehörten sowie von der Schönheit der Prinzessin so überrascht, dass es ihm dunkel vor den Augen ward und er sich auf den Divan niederlassen musste, um nicht umzufallen. Jetzt war Freude überall. Der junge Saladin baute sich einen prächtigen Palast am Ufer des Tigris und lebte hier mit seiner schönen Gemahlin und seinem treuen Diener. Wegen seiner Freigebigkeit und seinem Reichtum von allen Menschen geliebt und wegen seinem edlen Herzen und seinen guten Eigenschaften von dem Kalifen hoch geehrt. Da aber durch den Austritt Ismaels bei den Gefangenen eine Stelle frei wurde, beförderte der Kalif den spitzbübischen Barbier dahin, nachdem er vorher die 500 Hiebe wohlgezählt auf die Fußsohle erhalten hatte, die dem getreuen Diener bestimmt gewesen waren. Ende von Abschnitt 10, gelesen von Carlsson.